glücklich und zufrieden gehst du vom Kreuze fort. Am Kreuz vorüber rührt es dich nicht, o sieh des Heilands Angesicht, sein brechend Auge schaut dich an. Hab ich's umsonst für dich getan? Gehe nicht vorüber an dem Kreuz des Herrn. Gib ihm doch dein Leben. Jesus Christus, Lord.